Domian. Das 1Live-Talkradio. 0800 5678 111. Im WDR-Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. Meine Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio zu unserer Freitagnacht-Ausgabe. Wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, wir haben heute kein festes Thema, das heißt, ihr könnt ja anrufen bei mir zu jedem Thema. Ihr müsst nur diese Telefonnummer hier wählen, 0800 5678 111 oder faxen unter 0800 5678 110. Und was für ein Name, was für ein Name. Meine erste Anruferin heißt Naomi. 21 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Naomi. Was ist dein Thema? Also, ich habe nicht ein besonderes Thema. Das ist so, ich habe ein großes Problem dabei. Mhm. Also, ich bin jetzt 2,5 Jahre mit meinem Freund zusammen. Mhm. Und das ist so, wir waren letztes Mal zusammen halt im Bett. Ich sagte das mal so direkt. Und er möchte gerne anders halt seinen Sex haben. Und einen anderen Sex haben als bisher? Ja. Ja. Also das ist so, er möchte gerne, dass ich ihn ankacke. Aber ich kann sowas irgendwie nicht. Ich liebe ihn, ich habe ihn Angst halt zu verlieren. Jetzt weiß ich auch nicht, was ich machen soll. Ich habe es einmal bei ihm versucht. Ich sollte mich auf ihn draufsetzen und zu ihm sagen, Häschen, bitte kack mich an. Und ich habe totale Angst, ihn zu verlieren. Und ich weiß nicht, was ich machen soll. Ihr seid 2,5 Jahre zusammen, sagst du? 2,5 Jahre, ja. Und bisher hattet ihr einen normalen oder konventionellen Sex miteinander? Ja, ganz normal. Und das war so, dass du das Gefühl hattest, dass es für ihn auch in Ordnung sei? Ja, nur er hat halt gesagt, er möchte auch mal gerne was anderes und weil er mich so liebt, er möchte gerne, dass ich ihm das auf der Brust... Also, ich verstehe, ja, hast du gerade gesagt. Er möchte sich das zerreiben und mich damit mit einschmieren und ich ekel mich davor, ich weiß nicht. Und dann hat er dir denn etwas darüber erzählt, ob er zum Beispiel dieses schon mal gemacht hat oder wie lange er diese Fantasien schon in sich trägt? Also ich habe ihn gefragt, warum willst du denn das? Und hat er gesagt, weil es was Neues ist. Warum denn nicht? Das ist doch bestimmt schön und so. Habe ich gesagt, aber das stinkt und ich weiß nicht, ich traue mich nicht. Neu an sich ist ja auch noch kein Wert, ne? Genau. Noch keine Begründung. Hat er es denn schon mal praktiziert? Weißt du das? Wie meinst du das, Domian? Hat er es schon mal mit irgendeiner anderen Frau gemacht? Oder hat eine andere Frau es mit ihm schon mal gemacht? So wie ich weiß nicht. Ja, deshalb... Ich glaube ja, das ist so eine krasse sexuelle Neigung. Ich glaube, dass das nicht vom Himmel fällt, dass er sich da innerlich lange schon mit beschäftigt, wenn er es auch noch nicht praktiziert hat. Für dich ist es ekelhaft und für dich ist es überhaupt gar keine Spielart der Sexualität. Nee, ich glaube nicht. Und er hat nämlich mir gesagt, wenn ich das nicht mache, dann... Ja, dann muss ich es mir vielleicht woanders holen. Da haben wir uns schon gestritten und jetzt bin ich einfach abgehauen. Es war bei ihm in der Wohnung. Dann habe ich ihn vorgestern versucht anzurufen und er hat nicht mehr abgenommen. Ich weiß nicht. Jetzt habe ich auch Angst und ich habe heute einen Test, Antibabytest gemacht und ich bin auch schwanger. Das auch neu jetzt? Ja, deshalb weiß ich auch gar nicht mehr, was ich machen soll. Ihr wohnt also nicht zusammen in einer Wohnung? Nein. Nein. Ich bin erstaunt darüber, dass er sich so krass verhält dir gegenüber, Naomi. Dass er quasi sich jetzt schon abwendet von dir, weil du gesagt hast, nein, ich will das nicht. Ich will dir sagen, dieses ist wirklich eine besondere und sehr heftige Form der Sexualität. Die gibt es. Ich weiß nicht, wie verbreitet das ist, aber ich glaube, es ist nicht sehr verbreitet. Ich glaube nicht, dass man sich dazu hintrainieren kann oder so. Entweder findet man so etwas für sich richtig oder man findet es abscheulich und ekelhaft. Und ich habe wirklich den Eindruck bei dir, dass das Letztere definitiv zutrifft. Und ich glaube, das ist auch eine Grenze, wo man etwas nicht mehr tun sollte für einen Partner. Das ist nicht dein Ding und dann mache das auch nicht. Und ich bin ganz entsetzt oder erstaunt darüber, dass er dir quasi die Pistole so auf die Brust setzt. Aber ich will ihn ja auch nicht verlieren. Deshalb, ich weiß nicht, was ich mache. Ja, aber du kannst doch nicht etwas tun, was dir so zu... Du kannst doch nicht etwas tun für ihn, was dir abgrundtief zuwider ist. Du empfindest, ich frage dich jetzt nochmal ganz klar, du empfindest bei einer solchen Geschichte, wenn du dir das nur vorstellst, überhaupt keine sexuelle Empfindung? Bei mir kam ja noch nicht mal was raus. Also ich habe mich über ihn gebeugt und ich weiß nicht, ich musste fast weinen, lachen, ich wusste gar nicht, was ich machen sollte. Mhm. Aber immerhin war es so weit schon mal gekommen, dass du es ausprobiert hast, ne? Ja, ich habe es ausprobiert, mhm, weil er es halt wollte. Aber auch nur, um ihm zu gefallen, ne? Ja, ich habe Angst, dass er mich verlässt. Mhm. Und ich habe auch niemandem davon was erzählt, deshalb ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Mhm. Auch dumm, ja, nicht lieb bin. So, ich weiß nur nicht, wie ich das ihnen erklären soll, dass ich das nicht mag. Oder ich weiß nicht. Aber ich bin etwas skeptisch, ob er dich so sehr liebt, wenn er sich dir gegenüber jetzt so verhält. Nach dem Motto, wenn du mir das nicht geben kannst, hole ich mir das woanders. Dann scheint das ja offensichtlich für ihn eine ganz wichtige Geschichte zu sein und steht höher als die Liebe zu dir. Er weiß doch gar nicht, dass du schwanger bist. Nein, das weiß er nicht. Er hat ja nicht abgenommen. Mhm. Ich weiß nicht, er ist ja auch am Arbeiten. Mhm. Nur das Problem ist, wo er normalerweise Pause hat, ist auch sein Handy an. Ich habe ihn auf sein Handy angerufen und er hat nicht abgenommen. Ich weiß nämlich nicht mehr, was ich machen soll. Mhm. Oh, ich bin so fertig. Mhm. Also nochmal, wenn man 2,5 Jahre zusammen war und eine gute Beziehung hatte, würdest du sagen, dass die Beziehung gut war? Auf eine Art war sie sehr gut. Sie war sehr gut. Dann, was ist denn das denn für ein Verhalten? Sich dann überhaupt nicht mehr zu melden bei der Freundin, nur weil die Freundin gesagt hat, ich möchte so etwas nicht machen. Ich möchte dich nicht anscheißen, ne? So heißt es doch. So muss man das auch klar ausdrücken. Mhm. Und sich dann so zu verhalten, finde ich erstmal äußerst bescheuert. Mhm. So, das spricht nicht für ihn. Nichtsdestotrotz musst du versuchen, mit dem zu reden. Du musst nochmal ihm klar machen, dass du da nicht über deinen Schatten springen kannst. Dass es einfach nicht geht. Dann musst du ihm sagen, dass du schwanger bist. Und er soll dir klar sagen, wie stark diese Neigung ist. Ob er das nun unbedingt haben muss oder ob er dafür sogar die Liebe und vielleicht sogar seine neue junge Familie opfert. Und was mache ich Domian, wenn er sagt, ja, dann ist es vorbei. Dann bin ich ja ganz fertig, dann bringe ich mich um, Domian. Naja, umbringen wirst du dich nicht, weil du schwanger bist und du trägst natürlich jetzt noch eine zusätzliche Verantwortung, nicht nur für dein Leben, sondern für ein anderes Leben auch. Ihr müsst reden miteinander, ihr müsst reden. Du musst das Gespräch suchen, nur das geht so. Und lass dir nicht so etwas aufdrängen und aufschwatzen. Das ist nicht dein Ding offensichtlich. Dann darfst du das auch nicht machen, weil du wirst den Schaden davon tragen für dich innerlich, bin ich ganz sicher. Ja, das Schlimmste war, weißt du, Domian, ich sollte mich über ihn knien, über seine Brust und dann sollte ich auf seine Brust halt kacken. Mhm. Und ich habe gesagt, ich weiß nicht, er macht doch und so. Und dann habe ich gesagt, ich traue mich nicht, da kommt nichts raus. Und dann die ganze Zeit schon vorher, so wie auch Nachmittag schon, wo ich auf Toilette bin, warum gehst du denn auf Toilette? Mhm. Ich gesagt, ja, wo ich auf Toilette muss, das soll die Frage. Ich glaube, das Problem ist klar. Ne? Das Problem ist völlig klar. Also, ich kann dich jetzt nur noch mal animieren, Naomi. Erstmal jetzt versuchen, dich in den Kopf hängen zu lassen. Die Situation ist ja insofern besonders ernst, dass du nur auch schwanger geworden bist oder schwanger bist. Versuche jetzt mit allen Mitteln einen Kontakt mit ihm herzustellen und redet miteinander. Vielleicht kann man es ja noch hinbiegen. Aber mache keine Konzessionen in Sachen dieser Sexualität. Das ist nicht dein Ding, scheint mir. Ja? Meldest du dich bei mir nochmal? Ja. Wenn du mit ihm geredet hast, vielleicht nächste Woche, dass wir dann nochmal miteinander reden. Ich werde mich sofort an dich erinnern, an das Thema und natürlich auch an den schönen Namen. Oh ja, danke. Alles Gute. Bis nächste Woche, Naomi. Ja, gut, danke. Auf Wiederhören. Tschüss. Meine Telefonnummer, unter der ihr mich erreichen könnt, zu welchem Thema auch immer, 0800 5678 111. Oder ihr könnt mir auch faxen, das kostet auch nichts. 0800 5678 110. Nächster Anrufer heißt und ist Stefan und der ist 17 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo. Hallo Stefan, was ist los? Was ist dein Thema? Mein Thema ist meine Stiefschwester. Also zum gestrigen Thema eigentlich, zuschauen. Ja, gestern hatten wir das Thema, ich schaue gerne zu. Genau. Ich bin gerne Voyeur, ich bin ein Voyeur. Ja, genau das. Bist du denn einer? Nein, ich nicht, meine Stiefschwester. Die ist ein Voyeur. Ja, wie man es nimmt, also erzähl mal. Wenn ich am Duschen bin und so, dann schaut die mir dabei zu und so. Ehrlich? Ja. Wie erwischst du sie denn dabei? Ja, sie geht ganz stress rein und guckt zu. Aha. Ja, nun gut, also du könntest ja beispielsweise die Tür zuschließen. Ja, ja, nee, bei uns das Bad geht leider nicht so. Dann kommt die, wie alt ist die Stiefschwester? 17, genauso wie. Auch 17. Die kommt rein und steht dann vor der Dusche, während der nackte Stefan da steht und sich einseift. Genau. Und dann? Ja, und dann irgendwann habe ich dann einen Stuhl mal vorgestellt. Mhm. Und ja, dann hat sie dreist eine Videokamera da versteckt erstmal. Wie? In dem Badezimmer? Genau. Aber das sieht man doch. Sie ist, ja, nein, das hat sie unter die Handtücher so gelegt, dass ach so, man nicht so am Wäschekorb, das sieht man. Wie ist die denn drauf? Ist die scharf auf dich, oder ja, was? Das glaube ich auch. Aber sie gibt es nicht zu. Wie lange wohnt ihr schon zusammen? 2 Jahre. Mhm. Und wie lange läuft das jetzt schon so, dass Sie... Ja, seit letztem Winter. Seit letztem Winter. Wie reagierst du darauf? Man kann ja anfänglich vielleicht belustigt darauf reagieren, aber irgendwann ist auch mal Schluss mit lustig. Irgendwann war Schluss. Genau. Ich bin eigentlich, ja, sauer nicht. Manchmal macht mich das wohl auch ein bisschen an, aber ich habe ja auch selber eine Freundin. Mhm. Und zurzeit bin ich echt sauer auf die. Ja, weil letztens, wir haben auch eine Sauna und da hat sie mich eingeschlossen und da meinte sie, ja, nur wenn du ohne Handtuch rauskommst. Mhm. Mhm. Was sagen denn deine Eltern dazu? Ja, die wissen, ich... Also nur meine Mutter weiß es so ein bisschen. Ich habe es ihr ein bisschen erzählt, aber jetzt nicht so in der krassen Form, wie ich dir jetzt erzählt habe. Mhm. Und in der kleinen Form, wie du es der Mutter erzählt hast, wie hat sie darauf reagiert? Ja, die meinte, ach, das gibt sich bald wieder. Das ist jetzt die Tochter von deinem... Von meinem Stiefvater. Vom Stiefvater, genau so. Mhm. Ja. Hör mal, die Situation, wenn sie dann in dem Badezimmer steht, wie lange steht sie denn da? Ja, also jetzt tut sie das nicht mehr, weil... Ja, also damals, das hat sie ja in 10 Minuten gemacht. Ich habe mir, am Anfang habe ich mir gedacht, ja, macht da nichts, ist vielleicht deine Stiefschwester und ich hab ja auch kein Problem mit Nacktheit und so. Ne? Das heißt, du hast dann vor ihren Augen weiter geduscht? Ja, ich habe damit kein Problem gehabt. Ja, das macht sie jetzt nicht mehr. Mit der Videokamera, wie bist du ihr denn da denn auf die Schliche gekommen? Ja, das war ein ziemlich dummer Zufall. Ich war gerade im Duschen fertig, dann höre ich so ein Klicken. War also, die Kassette voll oder ja, was? Ja, genau. Und ich so, hä, was ist das denn? Dann bin ich da hingegangen und dann war die Videokamera von ihr da. Die ich ihr sogar letztes Jahr zu Weihnachten noch geschenkt habe. Das ist der Dank dafür, ne? Genau. Für Bruderliebe. Und hast du die Kassette dann angeschaut? Hab ich mir angeschaut. Und da waren alle, also es waren auch von meiner Mutter und so die 10 drauf. Ach so, auch deine Mutter auch beim Duschen? Ja, das sind ja alle 10 drauf. Also die hat ja keinen Stopper oder so, was einer reingeht. Aber die weiß immer so die Zeiten, wann wir immer duschen so ungefähr. Ne? Aber die hat es abgesehen auf dich und nicht auf deine Mutter. Ja, genau. Ich habe auch eine Videokamera gesehen, da hat sie die Videos geschnitten und da bin nur ich drauf. Und hast du das denn eingezogen, das Material? Oder hast Hast du eingezogen? Ja, ich hatte Angst, dass meine Freundin das vielleicht sieht oder so. Ja, also ich glaube, Stefan, da ist irgendwie auch, die überschaltet die Grenze. Ja, ne? Hab ich auch. Ich glaube, dass du ein bisschen krasser und härter mit ihr umgehen musst. Ja, ich weiß nicht. Ich kann irgendwie nicht so hart zu Mädchen sein. Ich weiß nicht. Doch, manchmal muss man auch hart zu Mädchen sein. Ja, ich weiß nicht. Es geht ja nicht darum, dass du gewalttätig bist. Es geht ja nur darum, dass du klar die Linie ziehst. Aber ich habe Angst, dass irgendwie auch die Familie dann so in die Brüche geht. Ja, aber die kann auch in die Brüche gehen, wenn du ständig belästigt wirst, in dieser Art und Weise. Sie muss eigentlich einfach kapieren, dass sie bei dir keine Schnitte hat, ne? Darum geht's ja. Ja, ich meine, wenn ich jetzt die Freundin vielleicht nicht hätte, wäre es vielleicht anders, aber... Ach so, dann würdest du vielleicht nur sagen, ja. Ja, aber ich bin lieber treu. Ja, sehr löblich. Vielleicht sollte man auch mal einen Schlüssel oder so ein kleines Schloss anbringen in in eurem Badezimmer. Ich weiß nicht, also dann wird sich aber die ganze Familie wundern und dann kommt es, glaube ich, auch so, weiß nicht, raus oder so. Also, ich könnte dir wirklich den guten Rat von Mann zu Mann geben, eine kleine Tour härter der Frau gegenüber, dem Mädchen gegenüber, kann nicht schaden. Mhm. Vielleicht hast du dann wirklich Ruhe. Ja, ich weiß nicht, wie soll ich das machen? Indem du einfach vielleicht auch ein bisschen aggressiver reagierst, wenn sie wieder sowas macht. Ich glaube, dass du zu freundlich und doch nur zu nett darauf reagierst. Ich weiß nicht, ja, 2 Jahre und ich weiß nicht, also meistens kommen wir auch gut aus. Mhm. Aber ich weiß nicht, was ich dann zu ihr sagen soll. Ich kann ja nicht sagen, ey, du Schlampe, jetzt hör mal auf oder so. Ach, nur vielleicht nicht gerade du Schlampe. Das ist nicht die Art, die ich... Nee, aber einfach mal ein bisschen härter auftreten. Ich kann dir natürlich jetzt nicht genau sagen, wie du das sagen sollst. Das muss der Situation auch angepasst sein. Aber es einfach nicht mit dir machen lassen. Darum geht's ja, Stefan. Ja. Hm? Oder tönt dich das so ganz irgendwo um die Ecke auch noch ein bisschen ja, an? Ja, manchmal auch. Ach, da haben wir's. Da haben wir's. Ja. So ganz belästigend findest du das gar nicht. Deswegen habe ich mir auch noch nicht so die extremen... Ja, ich verstehe schon. Gefällt sie dir denn äußerlich auch? Ja, geht. Ja, eigentlich schon. Also sie ist ziemlich sexy, ja. Ja. Na gut, dann lass alles so weiterlaufen, wenn dir das auch noch gefällt. Ja, aber ich weiß nicht, irgendwie, wenn ich habe ja auch eine Freundin und wenn ich ihr dann fremd... Nein, aber ganz im Ernst, das ist Unsinn, was ich gerade gesagt habe. Ganz im Ernst, du hast eine Freundin, ihr wohnt in einer Familie, es ist alles hochkompliziert. Da muss man sich nicht so laufen lassen, so gehen lassen. Ja, ich kann mich auch jetzt nicht einfach sagen, ja komm, ich zieh mich jetzt vor dir aus und dann machen wir. Genau, das auf keinen Fall. Eine Nummer härter und ich glaube, dann wird die Kleine auch ein bisschen Ruhe geben. Die hat offensichtlich keinen Freund, ne? Die hat wohl einen Freund. Das auch noch. Wird ja immer schlimmer. Ja. Also, eine Spur härter und alles Gute. Domian, ja. Darf ich noch unseren privaten Fanclub von dir grüßen? Nicht so, den privaten Fanclub? Von dir. Okay, das darfst du. Den Domian Fanclub Bad Boys. Den Domian Fanclub Bad Boys? Ja. Wo ist der denn ansässig? Ja, bei uns in Wettringen. Wo, in Wettringen? Ja. Wo ist das? Wettringen im Kreis Steinfurt. In welchem Kreis? Kreis Steinfurt. Kreis Steinfurt. Ja, natürlich, den darfst du herzlich grüßen. Da mache ich natürlich gerne eine Ausnahme. Ja. Mein Lieber, alles Gute. Ja. Tschüss. Okay, tschüss. So. Wir sind, glaube ich, doch alle, ne? Da sind wir uns einig. Alle dafür, das will ich zwischendurch mal so kurz sagen, wir sind doch alle dafür, dass Ebro raus muss, ne? Wer das heute gesehen hat, ist, glaube ich, absolut meine Auffassung. Es war ja unerträglich. Es war unerträglich. Ich will es gar nicht vertiefen jetzt. Und freue mich auf Natascha. Und Natascha ist 29 Jahre alt. Hallo. Hallo Jürgen. Hallo Natascha. Du klingst aber seltsam. Was ist dein Thema? Hallo? Ja, ich habe eigentlich gar nicht ein richtiges Thema. Ich hatte euch eine Mail geschickt. Ja? Weil ich dachte, es freut euch zu hören, dass ich Zuhörer in der Mongolei habe. Ich sehe es gerade hier auf meinem Bildschirm. Du rufst aus der Mongolei an. Ja, genau. Deshalb haben wir auch so eine Verzögerung, glaube ich, ne? Das dauert immer eine Weile, ehe meine Sprache bei dir angekommen ist und umgekehrt. Ja, man muss immer eine kleine Pause machen. Ja, das ist ja abgefahren. Du kannst unsere Sendung in der Mongolei verfolgen? Übers Internet. Das ist ja irre. Was machst du in der Mongolei? Ich arbeite hier für die deutsche Botschaft. Ja, in der Botschaft auch? Ja, ja. Wie spät ist es jetzt in der Mongolei? Viertel nach acht, morgen. Morgens viertel nach acht. Das ist eine ganz andere Stimmung jetzt als... Eine nette Frühstückssendung. Eine nette Frühstückssendung. Wie bist du auf uns gestoßen in der Mongolei, im Internet? Also ich kenne deine Sendung aus Deutschland. Da war ich in Boston versetzt, da im Generalkonsulat. Mhm. Und wegen Jetlag, als ich dann in Deutschland auf Urlaub war, bin ich mal zufällig im Fernsehen auf dich gestoßen. Ja. Und dann war es irgendwie, dass ich eigentlich regelmäßig, wenn ich dann im Urlaub in Deutschland war, dass ich... halt dann immer eingeschaltet hat. Mhm. Und jetzt hat ein Freund von mir gesagt, warum ich eigentlich nicht übers Internet denn in der Mongolei höre. Ja. Nur ist die Mongolei für uns ja etwas ganz Exotisches. Irgendwie kann kaum einer von uns da ganz konkrete Dinge mit verbinden. Man denkt da vielleicht an Genghis Khan oder an irgendwelche tollen Naturparks oder Anlagen oder Gegenden. Erzähl mal ein bisschen, was ist das für dich das Interessanteste in und an der Mongolei? Schwierig zu sagen. Also erstmal vom kulturellen her der Unterschied. Die Mongolen ähneln einem ja nun absolut gar nicht. Mhm. Und ist einfach eine interessante Erfahrung, mal so in einer anderen Kultur das mitzubekommen. Ne? Mhm. Auch wenn ich da jetzt nicht absolut drin bin, weil ich natürlich doch mehr im Kreis der Ausländer hier mich aufhalte. Mhm. Gibt es etwas, was dich besonders fasziniert, weil es so fremd vielleicht auch ist oder so ungewöhnlich? Nö, nicht unbedingt. Mhm. Also für mich ist es jetzt eine ganz nette Erfahrung, hier die Natur mal so kennenzulernen. Ja. Ich bin in einer Großstadt groß geworden, mhm, und hatte eigentlich nie was mit Natur am Hut. Und das ist hier so das Einzige, was man in seiner Freizeit mal machen kann. Was genau ist das für eine Natur, in die du gehst und wo du dich erholen kannst? Also es ist teilweise bergig, mhm, mit Waldgebieten. Andererseits der Süden von der Mongolei, das ist dann der Norden der Wüste Gobi. Mhm. Ja, wie exotisch das klingt, die Wüste Gobi. Steppe? Ja. Mhm. Ja, also es ist ganz unterschiedlich. Und ganz toll. Ich weiß nicht, ob du den Film gesehen hast, in einem Lande vor unserer Zeit, dieser Zeichentrickfilm mit den Dinosauriern. Nee. Ja. Wer es gesehen hat, so sieht es hier teilweise so aus. So sieht es da aus. Also da denkt man wirklich, kommt ein Dinosaurier. Verrätst du uns noch, was du genau machst in der deutschen Botschaft dort? Ich bin in der Verwaltung tätig. In der Verwaltung, auf dem Büro so. Falsch. Mhm. Wie ist denn das Wetter im Moment bei euch in der Mongolei? Mein Blick auf Thermometer. Heute haben wir minus 27 Grad. Ach du lieber Himmel, minus 27 Grad. Ja. Das heißt, man könnte bei euch ja auch fabelhaft Wintersport betreiben. Geht das überhaupt? Nee, das geht leider nicht. Weil es keine Infrastruktur dafür gibt. Erstmal das, also Skilifte wird man hier gar nicht finden. Mhm. Und für Skilanglauf, da ist der Schnee irgendwie zu leicht, der ist zu trocken und wird immer weggeweht. Also da geht es auch nur in Waldgebieten. So sehr kalt, und wie hoch liegt der Schnee? gar nicht hoch, nur ein paar Zentimeter. Nur ein paar Zentimeter. Aber klingt ja wirklich sehr, sehr, sehr romantisch auch. Nee, das ist es nicht. Dafür ist die Stadt hier zu hässlich. Ach so. Wie heißt denn die Stadt überhaupt, die Hauptstadt der Mongolei? Das wäre jetzt ein Spiel wieder für Günther Jauch, wäre das jetzt ein Spiel. Wie heißt die Hauptstadt von Mongolei? Sagst du uns? Ulaanbaatar. Ulaanbaatar. Jetzt, glaube ich, wird unsere Leitung immer schlechter. Das heißt, wir brechen jetzt mal ab. Ich habe mich sehr gefreut, mich mit dir unterhalten zu haben, Natascha. Und fühle mich sehr geehrt, dass wir sogar Zuschauer oder Zuhörer in der Mongolei haben. Schöne Grüße an das Botschaftspersonal und alles Gute dir weiterhin in der Mongolei. Und zieh dich schön dick warm an, damit du dich nicht erkältest. Ja, mache ich. Alles Gute. Tschüss. Auf Wiederhören, tschüss. So, Olli ist jetzt dran. Hallo, Olli. Hallo Domian. Du bist nicht so direkt in der Mongolei im Moment. Nee, das bin ich nicht. Du rufst aus welchem Bundesland an? Aus Deutschland wohl. Aus Deutschland. Ja. Das ist noch kein Bundesland, aber egal. Nee, trotzdem aus Deutschland. Aus Deutschland. Was ist dein Thema? Ja, mein Thema ist außerirdische Lebewesen. Außerirdische Lebewesen. Da sind wir ja schon mal so ganz, also Mongolei reden wir jetzt nicht, aber wir gehen noch ein bisschen weiter ins All. Ja, ein bisschen weiter. Also ich sag mal, jetzt nicht direkt ins All, sondern meine Theorie von außerirdischen Lebewesen ist die, dass das, also die meisten Leute beschreiben ja außerirdische Lebewesen mit Leuten mit großen Köpfen und großen Augen und so weiter. Ach, das ist doch albern. Ja, ich sag mal, so albern ist das nicht, weil wenn so viele Leute das Gleiche sagen, und früher bei den Griechen gab es auch schon solche Aufzeichnungen und so dergleichen. Ja. Und ich denke also eher, dass... Ich glaube, die Masse ist noch kein Kriterium dafür, dass es dann auch wahr ist. Aber egal, erzähl mal weiter. Ich sag einfach, die Theorie, die ich dazu hätte, wäre, dass das keine Außerirdischen sind, sondern Zeitreisende. Mhm. Zeitreisende also von 3000 oder was weiß ich was. Mhm. Weil, also meine Theorie passt zum Beispiel dazu, dass also Wissenschaftler sagen ja, die Köpfe werden immer größer von Menschen, weil die einfach viel mehr Sachen speichern und... Achso, du meinst, das sind Deutsche, sag ich schon. Das sind Deutsche vielleicht auch, wenn es da noch Deutsche gibt. Das sind Menschen, ja, das mit großen Köpfen. Ja, ich sag mal, jetzt kann man sich das vielleicht nicht vorstellen, in die Zeit zu reisen, aber ich sag mal, vor 200 Jahren könnte man sich ja auch nie vorstellen, mit dem Telefon durch die Gegend zu laufen und mit anderen Leuten zu telefonieren. Durchaus kluges Argument. Und es gibt noch ein Argument dafür, wenn man sagt, wenn man vielleicht überlegt, wenn es irgendwann möglich ist, durch die Zeit zu reisen, dann gibt es natürlich jetzt auch schon Zeitreisende. Das ist logisch. Ja, sicher. Und ich sag mal, die meisten Leute haben ja Angst vor diesen Außerirdischen oder sagen wir mal Zeitreisenden. Mhm. Dadurch kann man zum Beispiel sagen, dass man überhaupt gar keine Angst haben braucht. Weil wenn die irgendwas mit uns, größere Experimente oder... Du weißt ja gar nicht, was die mit uns anstellen. Vielleicht sind die verantwortlich für viele schlimme Dinge auf der Welt. Vielleicht sind die für BSE verantwortlich. Ja, oder ja zum Beispiel andere Sachen, aber naja. Wie kommst du denn so auf diese Idee? Warum beschäftigt dich das so sehr? Ja, das hat mich eigentlich schon von Kind an sehr beschäftigt, so mit Außerirdischen und diesen ganzen Alien-Filmen und den ganzen Quatsch und so. Mhm. Denkst du denn, dass immer so überall, auch vielleicht jetzt hier bei mir in meinem Studio, dass hier vielleicht welche sind, die ich nicht wahrnehmen kann oder bei dir zu Hause jetzt, die du nicht sehen kannst? Also ich denke ja, dass wir überwacht werden. Mhm. Das ist natürlich jetzt eine ganz wilde... uns erforschen wollen. Also ich sag mal, wenn wir jetzt in die Zeit reisen könnten, also sagen wir mal in die Vergangenheit, dann würden wir zum Beispiel jetzt auch in der Ritterzeit forschen, wie das da war oder bei den Neandertalern oder so. Aber wir dürfen dann ja nicht eingreifen, weil wir dann die Geschichte wieder verändern würden, ne? Genau. Das heißt, die dürfen ja hier eigentlich auch nichts machen. Aber glaubst du denn, dass die generell erstmal unsichtbar sind? Ja, unsichtbar sage ich nicht. Ich denke mal, dass die Technik auch so weit, dass sie, was weiß ich, über die ganze Technik, die wir haben, über Mobiltelefone oder Fernseher, dass wir uns da vielleicht überwachen können. Also so direkt keine Angst haben brauchen, dass sie vielleicht einfach da sind, dass sie vielleicht irgendwie, sagen wir mal, eine Schaltung in ihre Zeit reingelegt haben. Ach so. Ja gut, aber woher kommen dann die Menschen mit den großen Köpfen? Die müssen dann ja mal real hier hingebeamt worden sein, oder? Ja, vielleicht waren das vielleicht irgendwelche Experimente, wie wir da darauf reagieren. Ach so. Oder es waren Experimente und die haben sie nicht mehr zurückgekriegt. Ja, zum Beispiel. Dass es einfach ein Unfall war. Und die Armen sind jetzt hier verschüttet im Jahre 2000, obwohl die aus dem Jahre 4912 kommen. Könnte ja sein, ne? Ja, es könnte auch sein, dass vielleicht hier diese Area 51-Geschichte, dass die vielleicht wissen, also die wenigen Leute, die da eingeweiht sind, dass das Zeitreisen sind, aber einfach als Außerirdische betiteln. Mhm, kann alles sein. Um das zu vertuschen. Also das Schöne ist ja bei solchen Gedankenspielen, es kann alles sein, ne? Man weiß es ja nicht. Man kann es nicht beweisen. Man kann spinnen bis zum geht nicht mehr. Ja. Es ist eine schöne und wilde Fantasie, ne? Die man damit verbinden kann. Mhm. Wünschst du dir denn eigentlich, dass das wahr wäre? Wäre das toll für dich, wenn das wahr wäre? Also ich denke mal, wenn das keine Nachteile hätte, natürlich schon. Also es ist schon interessant, mehr über die Welt zu erfahren oder was dahinter steckt. Und wie ich Olli kenne, würde er gerne dann mit einem vielleicht mal dann ins Jahr 4000 reisen. Ja, sehr gerne. Ich auch. Ich wäre dabei. Ich weiß ja nicht, wie ich jetzt zum Beispiel damit umgehen würde, wie wir da leben würden. Ja. Also wenn dann schon direkt da bleiben. Ja, sag's nicht so schnell, ne? Sag's nicht so schnell. Vielleicht ist das eine ganz heftige Welt da, die gar nicht so schön ist wie unsere hier, trotz aller Probleme, die wir haben. Man weiß das ja alles nicht. Ja, wäre ganz gut, dieser Reiseführer gibt's oder? Ja, genau. Du könntest den ersten Reiseführer ja für das Jahr 4000 schreiben. Also da kann man natürlich drüber nachdenken und spinnen. Habe ich auch schon ganz oft getan. Ja, oder abwarten. Oder abwarten. Das war Olli, 17 Jahre alt, der über Zeitreisende sich einige Gedanken gemacht hat und sich hier geäußert hat. Vielen Dank. Ja. Könnte ich vielleicht noch ein Autogramm kriegen, wenn das möglich wäre? Lieber Olli, bitte rufe am Tage diese Nummer hier an. Jo, dann kriegst du eins zugeschickt. 0800 5678 111, okay? Alles klar. Alles Gute, tschüss. Tschüss. Peter, 42 Jahre alt, guten Morgen. Hallo? Ja, Peter, guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen. Ich grüße dich und auch alle Zuschauer, die mal sich eine Stunde vom deutschen Fernsehen gönnen. Ja. Als Pause. Obwohl wir auch deutsches Fernsehen. Ja, wir sind ja aber so. Wie deutsches ja. Fernsehen wir hier sind. Ja, gut. Und dann wollte ich bloß mal sagen, Hella von Sinnen gestern, ja, am Donnerstag habe ich mir angeguckt. War sie nicht brillant? Sie war absolute Spitze, ja. Absolute Spitze. Hast du es auch gesehen? Ich habe leider nicht alles gesehen, aber das Wichtigste habe ich, glaube ich, gesehen. Und alle Leute, mit denen ich rede, die sprechen eine Hymne auf Hella. Ja, fantastisch, sage ich dir. Also das hättest du sehen müssen. Man hat es ja nicht geahnt, dass es so kam, ja? Ja. Weil Hella hat ja erstmal... so wie sie ja nun ist, ne, musste sie ja dann das Alphabet ordnen von A bis D, ja. Dann hat sie dann zum Schluss als letzte Kandidatin ja dann auch noch dran teilgenommen. Ne? Wir sollten vielleicht mal kurz erzählen für die Leute, die das nicht verfolgt haben. Wir reden jetzt von Günther Jauchs, Wer wird Millionär für Prominente? Genau. Hella von Sinnen, Harald Schmidt, Gottfried Fischer und wie hieß die Dame noch? Den Namen vergesse ich immer. Das weiß ich jetzt auch nicht mehr. Egal, aber jedenfalls mit Prominenten, mit vielen Prominenten. Ja, und Hella von Sinnen halt. Ja, Harald Schmidt war auch dabei, genau. So, und Hella von Sinnen war ja nun zum Schluss dran als letzte Kandidatin, ja. Und sie musste dann, um sich zu qualifizieren, musste sie das Alphabet von A bis D ordnen. Das hat sie dann ja nun auch geschafft. Ja. So, und dann ging es aber los, ja. Sie hat bis zur 8000-Mark-Frage hat sie das in einem Turbo-Tempo durchgezogen, ja. Ich glaube, RTL hat vergessen, eine Werbebox reinzuschieben. Da haben die richtig nasse gemacht. Und Günther ja auch mal ganz baff, ne? Ja, der war wirklich total geschockt gewesen. Damit hat er wohl auch nicht gerechnet. Sowas von spontan. Ja. Ich bin so seit einem Jahr arbeitslos und mach mal so intensiv Fernsehforschung hier so ein bisschen privat für mich, ja. Mhm. Und ich muss sagen, ich bin ja sehr enttäuscht vom deutschen Fernsehen, muss ich mal so sagen, ja. Aber das war eine Sternstunde. Aber das war eine echte Sternstunde gewesen, wirklich, Domian. Also das kann ich dir sagen, ja. Also ich finde, dass solche Spiele vielleicht noch öfter stattfinden sollten mit Prominenten. Ja. Oder vielleicht sollten noch viel öfter mal Shows stattfinden, nur mit Hella von Sinnen, ne? Dann haben wir so für uns ganz alleine und wir haben unseren Spaß. Ja, genau. Ne? Ich sag mal, Big Brother ist zwar nicht so mein Ding. Meine Tochter zum Beispiel, die ist jetzt 21, die guckt das auch ständig und so, ne? Selbst meine Schwester, die ist 52, die guckt das auch. Bloß ich kann da nicht viel von abverlangen, muss ich mal so sagen. Ich fand, die erste Truppe war, da habe ich auch mal reingeguckt, ein bisschen besser gewesen. Mhm. Ist meine Meinung jetzt, ne? Mhm. Weil ich mich da nur auch nicht so vertiefe will und mich da auch nicht groß zu äußern. Mhm. Da soll jeder seine eigene Meinung haben zu. Aber also ich bin ja jetzt bei der Hella von Sinnen befangen, weil ich mit ihr befreundet bin. Ja, aber ich bemühe mich trotzdem um Objektivität. Ja. Und dieser Auftritt hat, glaube ich, uns allen nochmal bewiesen, was für eine große Entertainerin sie ist. Wirklich. Und dass sie in das deutsche Fernsehen gehört. Und dass sie auch einen Platz bekommen sollte, eine ständige Präsenz. Ja. Ich glaube, das ist allen nochmal klar geworden jetzt nach ihrem Auftritt. Ja, wirklich wahr. Also ich sag mal so, diese Spontanität, dieses Feuer, was da rauskam, ja, das hat einen ja wirklich wieder so Gänsehaut rüberkommen lassen, ja. Wirklich wahr. Also ich sag mal, ich kenne sie ja schon früher noch im RTL, wo sie das gemacht hat. Ich meine, das war nachher zum Schluss, war das zu oft gekommen im Fernsehen. Ja. Das ist ja nachher, macht das auch die Sache kaputt, wenn das zu oft und zu lange ist, ja. Aber ich sag mal, sie hat ja in Abständen immer wieder auch mal ein paar andere Sendungen gemacht und so, immer ein bisschen, ne? Mhm. Aber ich meine, sie hat nichts an ihrer, sag ich mal, Spontanität verloren und so, ja? Absolut nichts, Da ist sie einfach ein Mensch, ich glaube, sie wird wohl auch mit 80 noch so sein. Ja, besser noch, weil sie wird immer geschliffener, je älter sie wird. Ja, so. Jetzt hast du gerade, das würde ich dich gerne fragen, wenn du so ein genauer Beobachter der Fernsehlandschaft bist. Du hast gerade Stichwort Big Brother gebraucht, ne? Ja. Die jetzige Staffel verfolgst du aber auch. Ich gucke guck mal ab und zu, weißt du, mal so ein bisschen. Eigentlich gucke ich mir das am Sonntag ein bisschen an, ja, da ist das am interessantesten. Ich habe ja gerade so eine Bemerkung fallen lassen, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, dass sich mir heute die Fußnägel gekringelt haben, als ich Ebru mal wieder gesehen habe. Hast du es heute gesehen? Ja, ich weiß. Ist es nicht schrecklich? Ist es nicht grauenhaft? Müssen wir sie nicht alle sofort rauswählen? Ja. Eigentlich schon, ne? Ich halte mich da raus, ne? Ich sage, das ist ihr Denken und ich halte mich da prinzipiell raus. Ja. Aber jetzt stoppe ich einfach, über Big Brother zu reden, weil ich weiß, das ist eine heikle Geschichte. Die Hälfte, glaube ich, meines Publikums guckt auch Big Brother. Ja. Und die andere Hälfte, die kriegt das kalte Grausen, wenn sie das Wort Big Brother hört. Also muss man so beiden gerecht werden. Ne? Jetzt haben wir genug drüber gesprochen. Ich sag mal, ich bin neutral in der Hinsicht. Ja. Ich mein, weil ich weiß, meine Tochter guckt das gerne. Wie gesagt, meine Schwester, die über 50 ist, guckt das auch. Ne? Klar, es geht kreuz und quer durch alle Altersschichten. Ja, ich bin der Meinung auch. Und welche, die jetzt sagen, die gucken das generell nicht, die gucken sicherlich auch irgendwann mal. Ne? Heimlich da, dann. Ne? Da brauchst du, ja, genau. Da braucht sich überhaupt keiner irgendwie von freisprechen. Ich meine, letztendlich guckt jeder mal da rein. Ein sachkundiger Kommentator des deutschen Fernsehens hat gerade mit mir gesprochen. Nämlich, das ist der Peter, 42 Jahre alt. Ja. Ich danke für den Anruf. Ja. Und wünsche dir einfach alles Gute. Ja, und ich euch auch. Ne? Danke. Und alle Zuschauer, wie gesagt, toi, toi, toi. Und bleibt an der Stange, ne? Ja, tschö, Peter. 1.31 Uhr und 40 Sekunden und jetzt machen wir eine kleine Pause. Nur 32 und 35 Sekunden. Hier ist Radio 1 Live, das WDR-Fernsehen mit der WDR-Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht mit einer freien Themennacht. Und das bedeutet, falls ihr zum allerersten Mal die Sendung vielleicht seht, freie Themennacht heißt, dass ihr euch hier bei mir live in der Sendung melden könnt per Telefon und wir uns unterhalten können. Ganz einfach, über was auch immer. Über Ernstes, über Privates, über Politik, über Intimes, wie auch immer. Ihr müsst einfach nur diese Telefonnummer hier wählen, die ist kostenfrei für euch, 0800 5678 111 oder ihr könnt mir auch faxen unter 0800 5678 110. Britta ist jetzt dran, Britta ist 30 Jahre alt. Ja, moin. Guten Morgen. Hallo Britta. Mein Thema ist Gastric Banding, Magenband. Gastric Banding? Ja. Hä? Magenband heißt, dass wenn man zu dick ist, kriegt man ein Magenband, dann isst man weniger. Wenn es so einfach wäre, ja, dann hätte ich schon eins. Ja, erzähl mal. Es ist leider nicht so einfach. Mhm. Also bevor man sich dazu entschließt, kämpft man natürlich auch mit einiger Bravour gegen das Gewicht, mit Diäten und, Sport. Wie schwer bist du? Inzwischen 150 Kilo. 150 Kilo. Bei welcher Größe? 1,72. Mhm. Und also ich bin mit 142 Kilo in der Schwangerschaft gegangen. Ja, und das ist jetzt dabei rausgekommen. Und jetzt ist mein Sohn ein Jahr und braucht mich nicht mehr so doll. Und ich hoffe, dass ich dann irgendwie, ja, das endlich mal durchboxen kann. Die Krankenkasse macht einem ganz schön Probleme damit. Mhm. Bist du schon sehr lange übergewichtig? Ja, eigentlich schon. Ja Gott, wann fing das an? Also im Schulalter. Ach so, Jahre. So lange schon. Also mit aufgewachsen quasi. Ja, in der Pubertät. Mit Hänseleien aufgewachsen und in der Pubertät. Mhm. Allerdings hatte ich nie, ja sag ich mal, ein Gewicht über 100 Kilo bis 18, 19. Mhm. Mhm. Ja, und dann ging das immer weiter rauf. Also dann eine Kur gemacht und... Hast du wahrscheinlich 100.000 Diäten hinter dir, wie alle? Ja, also 100.000 nicht. Also ich sag mal, mit 12, da hängt die Mutter da noch ein bisschen hinter. Mhm. So Hip-Diät und FDH und... Ja, man probiert und dann isst man natürlich, oder man verfällt selber mal in so eine heimliche Esserei. Wie ist es denn bei dir so im Moment? Isst du wirklich sehr viel oder ist es auch eine körperliche Veranlagung, dass du so dick bist? Also ich denke, es ist auch familiär veranlagt. Mhm. Also wenn ich meine Mutter angucke, weiß ich, dass ich nicht ganz gärtenschlank sein kann. Mein Vater ist 1,80 und wiegt 75 Kilo. Mhm. Meine Mutter ist ein Stück kleiner und wiegt um die 95 Kilo. Mhm. Mhm. Allerdings denke ich, ist auch ja gut eine Essstörung Beteiligung. Also du hast eine Essstörung, kann man das so sagen? Ja, also ich denke, inzwischen ist sie abgebaut. Also dadurch, dass ich einen liebevollen Mann habe, gut verheiratet bin. Und wie sah denn diese Essstörung aus genau? Was war das für eine Essstörung? Also man muss sich das so vorstellen, wenn man in jungen Jahren Frust essen, ne? Und dann Milch mit Marmelade, Milch mit Nutella drin, Eis, Süßigkeiten, Chips, alles heimlich. Also immer in dich hineingestopft? Also und auch, das ist nicht nur ein Snickers, das sind dann gleich drei. Genau, also immer so keine Freude. Hinterher und ich habe teilweise gegessen, bis mir schlecht war, aber gekotzt habe ich eigentlich nie. Alles drin behalten? Das war ja, so, das wenn man so keine Freude und keinen Spaß kriegt, dann wenigstens die kleine Freude am Kauen und Runterschlucken. Nee, das ist eigentlich, geht das noch viel tiefer. Also eigentlich ist das natürlich Gefühle wegmachen. Ne? Mhm. Oder Leere wegmachen und sich dann irgendwie voll erfüllt so fühlen. So, jetzt hast du gerade gesagt, dass du dir eventuell so ein Magenband anlegen lassen würdest. Also ich habe den Antrag bei der Kasse gestellt, war beim Operateur, der hat gesagt, Sie sind gesund. Also ich bin pudelgesund, sage ich jetzt mal so. An mir ist nichts, bisschen etwas höherer Blutdruck, nicht so krankhaft erhöht. Mhm. Herz ist gesund, Gelenke gehen langsam den Bach runter. Also zu einer OP absolut die Indikation. Mhm. Das heißt, wir müssen das nochmal erklären mit dem Magenband. Man kann es ganz, ganz schlicht sagen, dass der Magen abgebunden wird, kleiner gebunden wird. Ne? Mit dem richtigen Silikonband, also wie ein dickes Gummiband. Mhm. Das wird eingerastet und kann dann also über einen äußeren Zugang kann es über Flüssigkeit enger und weiter gemacht werden. Ach, über einen äußeren Zugang, das wusste ich gar nicht. Ne? Ja. Das heißt, du hast irgendeine kleine Öffnung an und da kannst du es größer machen und kleiner, kleiner machen. Ja, das liegt dann aber dicht unter der Haut. Mhm. Also man kann dann mit einer kleinen Nadel... Ja, und der Effekt des Ganzen ist, dass der Magen ist halt kleiner und man hat weniger Hunger und isst dann weniger und nimmt auf die Dauer ab. Richtig, ne? Also so, man muss viel besser kauen, kann viel weniger Mengen zu sich nehmen. Kann man das eigentlich wieder rückgängig machen irgendwann? Ja, kann man. Das kann man. Also im Gegensatz zum Abtackern und Wegschneiden kann man das also so wieder rausnehmen. Mhm. Ich hatte mal eine Zuschauerin, eine Zuhörerin hier, die hat sich das wegtackern lassen und die hat sehr gute Erfahrungen gemacht dabei und ist dann hat dann abgenommen, ich weiß nicht mehr, wie das Gewicht war, aber es war sehr erfolgreich. Man kann also das Übergewicht in einem Jahr um die Hälfte reduzieren, ungefähr. Was spricht jetzt dagegen, was macht es noch kompliziert? Also kompliziert macht es, dass es keine Kassenleistung ist. Das heißt, die gesetzlichen Krankenkassen sagen, diese Leistung gehört nicht in das bezahlbare Metier einer Krankenkasse. Das ist ja auch bescheuert, ne? Natürlich. Aber sie bezahlen hinterher, wenn du Knieprobleme hast oder andere gesundheitliche Probleme. Bandscheibenoperation, Knieoperation, Fußoperation, so, Psychomassagen, Seelengespräche. Genau. Wie teuer ist so ein Eingriff, eine Operation? Also ich sag mal von Krankenhaus zu Krankenhaus unterschiedlich zwischen 7.000 und 12.000 Mark. Ist ja eigentlich auch keine Größe, ne? Wenn man sich die Folgekosten vielleicht anschaut, die ein übergewichtiger Mensch mit sich herumträgt. Ja, sicher. Das sind halt noch 30 Jahre im Grunde, die vor mir liegen mit Quälerei auch im Grunde. Ne? Hast du es denn jetzt so für dich privat geregelt, dass du es privat bezahlen kannst? Nein, ich kann es nicht. Du kannst es nicht bezahlen. Ich will es auch nicht bezahlen. Also ich gehe mit der Kasse bis vor das Sozialgericht, wenn es sein muss. Das wäre natürlich sehr gut, wenn du da mal einen ganz besonderen Fall installierst, der dann vielleicht auch für andere Frauen vorbildlich ist. Entschuldigung, dass ich dir so ins Wort falle, aber es ist natürlich so, dass man sowas natürlich auch irgendwie schnell hinter sich bringen möchte. Was heißt hinter sich? Man möchte das irgendwie schnell auch erreichen, dass es dann endlich losgehen kann. Mhm. Weil ich kann so mal eben so keinen Sport machen. Mhm. Also ich habe seit der Entbindung Knieprobleme, Fußbeschwerden, Rückenbeschwerden. Es ist halt alles etwas schlimmer geworden. Mhm. Durch die Schwangerschaft, durch die Belastung, wenn man Kaiserschnitt hatte, sind natürlich die Muskeln Rücken, Bauch aus dem Gleichgewicht. Mhm. Und das Problem ist eigentlich, dass der medizinische Dienst, der ja für die Krankenkassen sowas entscheidet, also elendig lange da rummacht. Mhm. Was ich eigentlich, die hören einen nicht persönlich. Die holen sich die ja, sag ich mal, die Befunde von den Ärzten und gucken, was ist in der Vergangenheit gelaufen. Hast du denn jetzt schon juristische Schritte eingeleitet? Noch nicht. Also ich bin im Moment in einer Krankenkasse, die es quasi nur in oder um Hamburg vermehrt, glaube ich, gibt. Mhm. Und also jede größere Krankenkasse, also ich weiß jetzt nicht, ob ich ihren Namen nennen darf. Aber nee, lass es vielleicht immer mal sagen. Die großen Krankenkassen, ich weiß, es gibt Fälle, da haben sie es bezahlt. Mhm. Achso, es gibt Selbsthilfegruppe in Worms. Mhm. Das habe ich übers Internet erfahren. Mhm. Und mein Mann ist da so sehr dabei und unterstützt mich auch. Also ich kann dir nur sagen, von meiner Seite aus, oder dir wirklich dich da ermutigen, da sehr eisern und zäh zu sein. Weil ich es ist eine Unverschämtheit und es ist auch unklug, letztendlich von einer Krankenkasse es nicht zu machen. Ja, aber das sehen die nicht so. Mhm. Also es ist im Grunde für mich eine Geduldsprobe. Mhm. Was mich natürlich interessieren würde, wäre, ob es, ja, sag ich jetzt mal, außer dieser Selbsthilfegruppe in Worms, vielleicht im norddeutschen Raum, höher als Hamburg, zwischen Hamburg und Flensburg irgendwo, Menschen gibt, die das bereits durchgeboxt haben, wie sie es durchgeboxt haben. Ob es da irgendwelche Infos gibt, also ich würde mich freuen, da irgendwie Leute kennenzulernen, die noch im Werden sind oder die es schon hinter sich haben. Okay, ich biete gerne an, wenn sich jemand jetzt angesprochen fühlt, dass wir den Kontakt mit dir herstellen. Das wäre furchtbar. Ist gar keine Frage, selbstverständlich. Und ich wünsche alles Gute und gutes Gelingen. Jo, und wenn irgendwas ankommt, kriegst du sofort hier von uns. Das wäre toll. Vielen Dank. Also Domian, auch nochmal, das Buch, klasse. Dankeschön. Weiter so. Dankeschön. Und, ich freue mich immer wieder, dich zu sehen. Wobei, das Lob geht ja gar nicht an mich, sondern an den Autor des Buches, an den Wolfram Spiekowski. Naja gut, der dazugehörige Erzählerteil ist natürlich dein Part. Ja, und die und die vielen Fotos aus dem Kinder- und Familienalbum, die ich da bereitwillig gegeben habe. Vielen Dank. Jo, bitte. Alles Gute, wiederhören. Danke, tschüss. Guido ist bei mir, 37 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Dein Thema, Guido. Mein Thema ist, gestern war der 1. Dezember, Welt-AIDS-Tag. Mhm. Daran wollte ich einfach erinnern. Mhm. Es war in Stuttgart, also ich wohne in der Nähe von Stuttgart, in Renningen. Habe an einem Wut- und Trauermarsch teilgenommen, an dem ungefähr so 300 bis 400 Leute nur teilgenommen haben, wo das Thema doch eigentlich sehr brisant ist. Das ist wirklich ausgesprochen ärgerlich, dass man den Eindruck hat, dass es gar nicht mehr so stattfindet in der Öffentlichkeit, dass es gar kein präsentes Thema mehr ist. Also wenn sich die Szene feiert, letztes Jahr oder beziehungsweise in diesem Jahr war der CSD in Stuttgart erstmalig seit 6 Jahren wieder. Und die Hockelze der AIDS-Hilfe, ich bin ehrenamtliches Mitglied in der AIDS-Hilfe, da feiert sich die Szene, da waren gut 40.000 Leute zu mobilisieren, auf dem Wut- und Trauermarsch, leider Gottes nur so zwischen 300 und 400 Leuten. Mhm. Und wenn man sich mal über den großen Teich Richtung Afrika schaut, was auch heute ja ganz oder gestern ganz verstärkt durch die Presse gegangen ist, 25 Millionen Menschen allein in Afrika, davon sehr viele Kinder, ganze Familien, die aussterben, sehr viele Waisen, die überbleiben, dann ist das schon erschreckend. Ja. Und das ist nach wie vor auch eine erschreckende Krankheit in unseren Breiten, in Mitteleuropa, in Deutschland. Und es ist bedauerlich, dass es gerade auch bei jungen Leuten, auch bei jungen Schwulen, gar nicht mehr so präsent ist. Das wundert mich eigentlich auch, obwohl wir gehen also regelmäßig so, wenn Single-Partys zum Beispiel sind, durch die Diskotheken verteilen Kondome. Ach, die lachen einen raus, das habe ich auch schon gemacht. Also ich mache es jetzt nicht mehr, ich will dir sagen, ich mache es nicht mehr in den Diskotheken mit den Kondomen verteilen, weil die ziehen die Augen und lachen mich aus. Ja, habe ich ganz unterschiedliche Erfahrungen eigentlich gemacht. Also einige Leute, die sehr wohl wissen, wofür man die Dinger gebrauchen sollte. Auf der anderen Seite, vorletzte Woche hatte hier ein großer Artikel in der Zeitung gestanden, in der Stuttgarter Zeitung, dass ein 36-jähriger Amerikaner mehrere Frauen wahrscheinlich mit HIV angesteckt hat, indem er mit ihnen ungeschützten Geschlechtsverkehr gehabt hat. Er wusste von seiner Infektion. Derjenige ist jetzt mittlerweile inhaftiert worden. Sogar ein 17-jähriges Mädchen ist dabei gewesen. Das hat natürlich Panik in der Stuttgarter Bevölkerung ausgelöst, weil dieser junge Mann oder dieser Amerikaner eine sehr lange Liste von Frauen hatte, mit denen er anscheinend Kontakt gehabt hat. Ja, das ist dann immer so ein Fall, der schlägt dann hohe Wellen und der ist dann auch nach einigen Wochen vergessen und der Alltag nimmt wieder seinen Lauf. Ja. Also ich nutze nur immer für mich hier diese Plattform der Sendung, indem ich für manche ist es vielleicht schon nervig, immer und immer wieder darauf hinweise, dass man die Gummis benutzen sollte. nicht nur wegen der Krankheit AIDS, sondern auch wegen vieler anderer Krankheiten. Ne? Das kann man ja... Hepatitis C zum Beispiel, Hepatitis B, ja. Natürlich. Die dann auch weitaus infektiöser ist noch als die HIV. Ja, ja. Aber ja, teilweise aber halt eben anders im Behandlungsansatz. Mhm. Die antiretroviralen Medikamente, die halt eben hier zur Verfügung stehen, haben den ja Infizierten doch ein relativ, in Anführungsstrichen, normales Leben wieder beschert. Was natürlich sehr positiv zu werten ist, aber das absolute Heilmittel ist halt eben noch nicht in Sicht. Ja, ja. Trotz, wenn man so manchmal so bestimmte Zeitschriften so verfolgt, heißt es dann, also gehen da weiß Gott was für Gerichte durch die Presse. Aber Guido, ich höre von jungen Schwulen wirklich die umwerfende Argumentation, dass sie sagen, naja, okay, wenn es mich dann trifft, es gibt ja mittlerweile schon genügend gute Medikamente. Oder ich höre von jungen Heterosexuellen, dass sie sagen, ach, das ist doch eine Sache, das betrifft uns doch überhaupt gar nicht. Weißt du? Und dann denke ich immer, das darf alles nicht wahr sein. Es müsste viel mehr Öffentlichkeitsarbeit stattfinden und nicht immer nur am 1. Dezember, da reden wir alle drüber, sondern es müsste permanent so sein. Also wir bemühen uns darum. Ja. Wir haben in diesem Jahr eine große Urlaubsaktion gehabt am Stuttgarter Flughafen, wo wir Kondome, kleine Päckchen, Reisepräsente verteilt haben. Und das Erstaunliche war, also wir haben bewusst Frauen angesprochen, alleinreisende Frauen, weil die Tendenz im letzten Jahr halt eben gezeigt hat, dass 14% der Neuinfektionen gerade den heterosexuellen Frauenbereich betroffen haben. Diese Zahl sollte man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen, was letztendlich dann auch das wiederum für Auswirkungen hat. Und da kamen also einige zu uns zurück und sagten, also sie hätten wirklich an alles gedacht, nur das hätten sie leider nicht ins Reisegepäck gesteckt, aber haben sich halt eben dafür bedankt. Ich bedanke mich bei dir, dass du angerufen hast und dass wir dieses Thema jetzt hier auch nochmal besprochen haben. Und wie gesagt, das ist für mich nicht unbedingt notwendig, dass es der 1. Dezember sein muss, sondern ich bin gern bereit, das immer und immer wieder hier zur Sprache zu bringen. Okay, du mir an. Alles Gute. Viele Glück für deine Sendung. Guido, danke sehr. Ade. Ade. So sagen das die Leute da unten, ne, in Stuttgart. Ade. Ade. Und schon sind wir bei Harald. Harald Schmidt kommt ja, glaube ich, auch aus der Gegend irgendwo. Aus dem Schwabenland. Aber das hier ist nicht Harald Schmidt, weil Harald Schmidt ist ein alter Sack gegen den Harald, den wir hier jetzt haben. Der ist nämlich 32 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Schönen guten Morgen. Ja, ich rufe zu dem Thema also Bisexualität, Homosexualität auch an. Ja. Das ist eine gute Überleitung eigentlich zu meinem Vorredner. Ja. Ja, also ich selbst, ich bin bisexuell und ich lebe eigentlich diese Neigung jetzt in letzter Zeit auch mehr aus. Mhm. Und das bringt in einer Hinsicht auch Probleme mit. Mhm. Ich bin also aktiv in der Kirche, insbesondere bei, also in der katholischen Kirche, ja, beruflich. Und naja, es könnte da für mich Schwierigkeiten geben. Das könnte sein, ja. Du bist beruflich aktiv. Magst du... Ich bin Organist in der Kirche. Organist, ja. Also kein Priester. Nein, nein, nein, um Gottes Willen. Dann wäre es natürlich noch ein bisschen komplizierter. Organist in der katholischen Kirche. Ist das dein Hauptjob? Nein. Nein. Nebenamtlich. Neben. Also ich bin aus dem norddeutschen Raum. Hier möchte ich nicht drauf eingehen. Nee, müssen wir auch nicht genauer sagen. Wann hast du das denn, seit wann praktizierst du es denn? Du bist jetzt 32 Jahre alt, sagte ich ja, seit wie vielen Jahren? Also so richtig ausleben etwa seit 5 Jahren. Wie würdest du dich prozentual so zuordnen? Wie viel Prozent stehst du auf Männer und wie viel Prozent auf Frauen? Kannst du so ungefähr sagen? Etwa 50-50. 50-50. Und hast im Moment keine feste Beziehung, keine Frauenbeziehung, keine Männerbeziehung? Nein, momentan weder noch. Damit kannst du natürlich nicht mit einem Schild in die Gemeinde gehen und sagen, ich bin bisexuell und ich bin euer Organist. Ich glaube, dann gibt es wirklich Schwierigkeiten. Ja, also gerade mein Ort ist nicht gerade der größte Wohnort. Es würde nicht nur beruflich da für mich Schwierigkeiten geben, sondern auch halt eben in meinem Ort selbst. Gesellschaftlich halt. Gesellschaftlich, genau. Das ist, da wird halt eben doch sehr, sehr viel geklatscht und getratscht. Das heißt, du hast die Alternative, entweder hältst du den Mund und lebst quasi ein Doppelleben oder ein Scheinleben nach außen hin, oder du verlässt deine Heimat, deinen Ort und gehst nach Hamburg oder nach Kiel oder wohin auch immer. Ja, also bisher habe ich eben nur die Möglichkeit, dass ich in den nächstgrößeren Ort fahre. also eben halt in eine Großstadt, dessen Name ich jetzt auch nicht nenne, dann kann man, aber da kann ich mich doch dann relativ frei bewegen, ohne dass ich erkannt werde, ohne dass es da Probleme gibt. Also wenn das Problem, was auf dich zukommen wird, ist dann ganz groß, wenn du dich in deinem Fall der Bisexualität, wenn du dich in einen Mann verliebst und mit dem Mann eine Beziehung aufbauen willst. Das kannst du dann ja vergessen offensichtlich in dem Umfeld, in dem du jetzt lebst. Ja, also wenn das tatsächlich der Fall sein sollte, dann stehe ich vor der Wahl, entweder gebe ich die Beziehung auf und lebe das so weiter, oder ich gebe meinen Arbeitsplatz, meine Heimat auf und gehe mit dem in einen anderen Ort. Und um da eben halt... Schlimm, dass es heute immer noch so ist, oder dass es teilweise, zumindest in der Provinz, in ländlichen Gebieten in Deutschland immer noch so ist, dass solche Konsequenzen dann notwendig sind. Ne? Ja, also ich finde es wirklich sehr schlimm, also dass das hier jetzt wirklich noch teilweise wie ein Verbrechen abgestempelt wird. Zumindest wie ein moralisches Verbrechen. Bitte? Ich sag zumindest wie ein moralisches Verbrechen. Ja, ne, also ich finde das absolut absurd, das ist schwachsinnig. Also ich würde jetzt sagen, lass das erstmal auf dich zukommen. Im Moment bist du ja solo. Und wenn es zu einer Liebesaffäre mit einem Mann kommt, dann musst du halt richtig überlegen, wie du dein Leben ordnest. Ich finde, dass du die Liebe nicht opfern solltest für eine Konvention. Das heißt, dass du, wenn du da nicht mehr leben kannst, letztendlich dann die Konsequenzen ziehen solltest und wegziehen solltest und in eine größere Stadt. Ne? Letztendlich ja. Du kannst ja nicht, deshalb, wenn du einen Mann sehr liebst und es ist vielleicht die Liebe deines Lebens, nur weil die braven Bürger rundherum das nicht wollen, dieses nicht leben, das geht ja nicht. Nee, also ich bin auch nicht, eigentlich nicht bereit. Also, dann wünsche ich dir jetzt erstmal toi toi toi für dein weiteres Leben. Zieh das weiter so durch und mache dann genau das, was dein Herz sagt. Und nimm eventuell die gesellschaftlichen Schwierigkeiten auch in Kauf, die damit verbunden sind. Jo. Alles Gute, mein Lieber. Danke. Harald, auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Lisa, 21. Hallo. Hallo, Lisa. Na? Ja, ich rufe zu dem Thema an, Türken in Deutschland. Türken in Deutschland? Ja. Ja. Und zwar bin ich selber Türkin. Ja. Der Name Lisa ist in meinem Namen mit drin, deswegen, also es ist... Das hört man nicht sofort bei dem Namen Lisa. Ja. Und zwar folgendes. Ich habe vor ein paar Monaten geheiratet, und zwar einen Deutschen. Ja. Und meine Familie hatte sehr große Probleme damit. Mhm. Und ich möchte ein bisschen darauf hinweisen, dass es gar nicht mal so einfach ist für uns Türken, die hier geboren sind und zwischen zwei Kulturen aufwachsen. Ach Lisa, das glaube ich dir wirklich. Und was meinst du, was ich hier schon Sachen gehört habe? Wie viele Schwierigkeiten es da gibt? Und ich habe ganz schlimme Sachen schon gehört. Offensichtlich ist es bei euch ja... Ihr seid noch mit der Familie verbunden. Ja, also meine Wahl war halt entweder meine Familie wirklich komplett verlassen und sagen, ich habe nichts mehr mit ihnen zu tun und damit hätte ich mir alle Probleme erspart. Oder ich habe halt eben gesagt, ich will meine Familie, die sind mir auch sehr wichtig. Und deswegen habe ich eben diesen Weg gewählt, aber es war unglaublich schwer. Also wie verkehrt denn jetzt deine Familie mit deinem Mann? Wie ist das Verhältnis? Also meine Mutter, die ist total auf unserer Seite. Die mag meinen Mann auch total gern und das passt alles, mag auch meine Schwiegereltern. Aber mein Vater hat den Kontakt total abgebrochen. Ach, also, das heißt, du kannst gar nicht nach Hause fahren zu deinen Eltern? Ich kann nach Hause, dann fährt mein Vater weg. Er weiß genau, wann ich komme und dann ist er überhaupt nicht da. Also, und der Vater besucht euch auch nie, dich und deinen Mann? Gar nicht. Das geht da, schon darf denn deine Mama dich und deinen Mann besuchen in eurer Wohnung? Ja, klar. Das darf sie. Klar, ich bin ja froh, dass meine Mutter auf unserer Seite ist, klar. Aber das hat doch sicher auch zur Folge, dass deine Eltern Spannungen untereinander haben, ne? Wenn die Mutter auf deiner Seite ist und der Vater nicht. Ja, die streiten sehr oft. Also. Wie ist es mit der restlichen Familie? Du hast sicher Geschwister noch. Ja, also ich habe einen Bruder und der ist auch auf unserer Seite. Wir waren jetzt auch in der Türkei und die Verwandten, die sind alle auf unserer Seite. Auch die von meinem Vater, die Schwestern und so. Nur der Vater nicht? Nur der Vater. Und es gibt auch keine Aussicht, dass du dich mit ihm arrangieren kannst? Oder gibt es eine Gesprächsebene? Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Und da scheint sich auch irgendwie nichts zu bessern. Also ich meine, es wird jetzt schon langsam. Am Telefon spricht er jetzt schon mal mit mir, wenn ich mal zufällig ihn am Telefon habe. Aber immerhin. Immerhin. Aber immerhin klingt das alles noch relativ harmlos. Es war nicht harmlos. Nein, aber ich habe ja Geschichten gehört, wo die Familie dann die eigene Tochter umbringen wollte. Und also ganz schlimme Sachen. Ja, na, so krass war es nicht. Also ich muss sagen, meine Eltern sind nicht so streng. Die sind schon modern. Aber das war schon, also ein bisschen Hölle auf Erden. Wie wird es denn sein, wenn ihr mal ein Kind bekommt? Das weiß ich wirklich noch nicht. Wird der Opa sich dann auch von dem Enkel abwenden? Also ich glaube, spätestens da wird er es dann einsehen. Ja, dann wird er vielleicht weich oder hoffentlich weich. Ja, also er war auch nicht auf der Hochzeit oder so, ne? Also völlig. Hör mal, ich mache jetzt mal gerade einen Schwenker doch nochmal zu einer anderen Thematik hin. Ich habe zwar gerade gesagt, wir wollen das nicht mehr vertiefen, aber jetzt, wo du dran bist und deine Familie kommt aus der Türkei und du kannst das alles sehr gut einschätzen, lass uns doch mal bitte kurz über Ebro reden. Kennst du Ebru und verfolgst du die Sendung auch? Ja, ich verfolge das. Und Ebru ist ja eine Türkin, oder die Familie kommt aus der Türkei. Ich glaube, sie ist auch Deutsche, aber die Familie kommt aus der Türkei. Ja, ja. Wie wird es für sie sein, wenn sie aus dem Container rauskommt? Also ich glaube, die hat den größten Fehler ihres Lebens begangen. Also ich glaube, das wird furchtbar, wenn sie rauskommt. Warum? Weil die Türken können das nicht verstehen, was sie zum Beispiel mit Walter da gemacht hat. Mhm. Das ist die größte Schande für die Familie und das sehen ja alle Leute, die Freunde von den Eltern sehen das und also es wird schrecklich, wenn sie rauskommt für sie. Ich glaube, sie weiß gar nicht, was sie da angestellt hat. Wobei sie ja eigentlich noch gar nicht viel gemacht hat mit Walter. Die haben ja nichts gemacht. Ne? Oh nee, das reicht schon. Das reicht schon. Das ist schlimm genug, was sie gemacht hat. Ja, sie hat sich ja schon an ihn rangeworfen. Ne? Ja, das ist das Schlimmste, was man machen kann als Türkin, um Gottes Willen. Aber das weiß sie doch auch. Sie kennt die Tradition und die Anschauungen doch. Ja, das ist eben das Problem, weil wir unter Deutschen aufwachsen, sage ich mal, und das immer nur von den Eltern so mitkriegen, können wir das nicht so einschätzen. Du hältst es also für möglich, dass sie in den türkischen Kreisen völlig verachtet werden wird, wenn sie rauskommt. Mhm. Ja, was ich auch so mitkriege, also von den Türken wird sie jetzt schon verachtet. Auch was die türkische Presse, glaube ich, zum Teil schreibt. Also ist nichts Gutes. Mhm. Hast du sie von Anfang an verfolgt? Hat sie irgendwie auch noch eine Entwicklung gemacht? Würdest du sagen, dass sie am Anfang türkischer war, jetzt mal in Anführungszeichen, als sie es jetzt im Moment ist oder geworden ist? Ich denke, wenn sie es am Anfang so weitergemacht hätte und den Abstand gewahrt hätte, so zu Walter und überhaupt sich ein bisschen zurückgenommen hätte, dann wäre es für die Türken noch in Ordnung gewesen. Aber damit hat sie halt wirklich irgendwie so die Grenze überschritten. Ich glaube ja sogar, wenn Walter sich darauf eingelassen hätte, wäre da noch viel mehr passiert. Oh ja. Und dann hätten wir die beiden auch unter der Bettdecke gesehen, ne? Nee, glaube ich nicht. Na? Nee. Meinst du nicht? Nee, glaube ich nicht. Das hättest du nicht gemacht. Das Grundthema, als du gerade angerufen hast, war Deutsche und Türken. Ja. Du bist jetzt genau eine Vertreterin der Generation, die so zwischen den beiden Kulturen hängt, wie du es gerade auch so gesagt hast. Gib doch noch vielleicht so erst am Ende unseres Gesprächs so ein Ausblick, so ein Statement. Glaubst du, dass sich in den nächsten 10 Jahren das noch mehr und besser verschmelzen wird? Oder hast du die Sorge, dass es mehr konfrontativ werden wird zwischen Deutschen und Türken? Das ist schwer zu sagen. Also ich hoffe, dass es besser wird. Aber wenn ich mir einige Familien anschaue, türkische Familien, dann glaube ich es leider nicht. Was würdest du an den türkischen Familien kritisieren? Es gibt viele Familien, die wirklich ganz stur auf ihre, naja, Kultur eben irgendwie bestehen und das unbedingt durchsetzen wollen und überhaupt nicht die deutsche Kultur annehmen wollen. Mhm. Und also das wird noch schwierig und es wird immer schlimmer für die Kinder und immer schwieriger und würdest du auch kritisieren, dass vielleicht viele oder einige Leute gar nicht bereit sind, die Sprache zum Beispiel, die deutsche Sprache richtig zu lernen? Ja, das auf alle Fälle. Mhm. Ich meine, sie leben jetzt zum Beispiel, meine Eltern leben seit 30 Jahren hier und die können Deutsch und das ist alles bestens. Aber ich kenne so viele Familien, die können wirklich kein Deutsch und die Kinder können es noch nicht mal so richtig. Mhm. Und ich finde es furchtbar. Aber ich wünsche sehr, dass du bald ein Kind bekommst. Also wenn du es natürlich willst. Und vor allen Dingen wünsche ich, das ist der Wunsch eigentlich, dass der Opa dann einknickt und nicht mehr so streng ist. Hoffentlich. Und letztendlich er glücklich sein soll, dass ihr eine große, glückliche Familie seid. Nur darum geht es doch. Ne? Das wäre schön, ja. Ja. Danke für deinen Anruf und alles Gute. Ja, dir auch. Lisa. Danke. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für diese Woche und für heute von Domian. Ich bedanke mich bei meinem Team im Hintergrund, bei Thomas Reinke, Wolfram Spikowski, Roland Lohr, Anne Buchholz, Pamela Korpei, Jürgen Clemens, Anja Schönhardt, Marc Sommer und Peter Ofsianowski. Und unsere Themen nächste Woche, die lauten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, da bin ich sehr gespannt, Schönes Thema. Die geheimen Wünsche der Frauen. Nächste Woche Dienstag auf Mittwoch. Und in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ist Dirk Bach hier bei mir zu Gast. Eine Stunde Promi-Besuch bei Domian. Ihr könnt eine ganze Stunde lang euch mit Dirk Bach unterhalten. Ich unterhalte mich auch mit ihm. Ihr könnt Fragen an ihn richten, Kritik vielleicht auch formulieren. Einfach das fragen und äußern, was ihr zum Thema Dirk Bach schon immer mal sagen wolltet. In der Nacht von Montag auf Dienstag sind wir natürlich auch wieder da, dann mit einer offenen Telefon-Talkshow. Ich wünsche euch ein gutes und schönes Wochenende. Einen schönen ersten Advent haben wir ja am Sonntag. Und alles Gute bis Montag. Ciao.